Und auch das dürfte Sie interessieren, meine Herren. In den 3 Jahren seit meinem Amtsantritt ist der Ananasexport der Kolonie um 17,6% gestiegen. Um 17,6%, meine Herren. Was Sie nicht sagen. Gewaltig. Ja, nicht wahr? Noch ein Glas Portwein. Ich weiß nicht. Danke, Sir Francis, aber ich fürchte, es ist bereits 2 Uhr. Ja. Sir Francis? Ja, Gates. Inspektor Boggles, Sir Francis. Er wünscht, Sie zu sprechen. Aber Gates, ich habe mir jede Störung strikt verbeten. Ein Gast wie Professor Van Dusen hat man schließlich nicht alle Tage. Oh, zu gütig, Sir Francis. Habe ich Ihnen nicht befohlen, mich auf gar keinen Fall mit dienstlichen Angelegenheiten zu behelligen? Sir Francis... Antworten Sie, Gates. Habe ich oder habe ich nicht? Sie haben, Sir Francis. Ganz recht, Gates, ich habe. Was können Sie zu Ihrer Entschuldigung vorbringen? Inspektor Boggles lässt sich nicht abweisen, Sir Francis. Er besteht darauf, sogleich vorgelassen zu werden. Wie er angibt, handelt es sich um ein Problem von allerhöchster Dringlichkeit. So? So. Nun denn, soll er eintreten? Sehr wohl, Sir Francis. Tüchtiger Mann, meine Herren. Sehr tüchtiger Mann. Mhm. Ihr Butler? Butler? Wieso? Ach so, ja, der auch, ja. Aber ich meinte eigentlich Inspektor Boggles, meinen Polizeichef. Äußerst tüchtiger Mann. Zweifellos, Herr Francis. Wie ich bereits sagte, es wird spät und ich bin Sie wirklich... Sie werden es nicht glauben, Sir Francis. Eine unerhörte Schweinerei. Ich muss doch sehr bitten, Inspektor. Was ist denn geschehen? Ein Mord, Sir Francis. Sehr traurig, gewiss, aber selbst in unserem schönen Singapur kommt dergleichen nicht eben selten vor. Eine Leiche ohne Kopf, Sir Francis, im Botanischen Garten. Oh. Und das heißt... Was heißt, Inspektor? Der Kopfjäger hat wieder zugeschlagen. Das wurde aber auch Zeit. Ich meine, dass endlich was passierte. Sir Francis Bannister, der Gouverneur von Singapur, hatte uns in seine Residenz geladen zum Lunch. Das Essen war mäßig, der Portwein mies und Sir Francis erwies sich als der größte Langweiler zwischen Suez und Hongkong. Seit Stunden ödete er uns an mit Verwaltungskram, Wirtschaftsstatistik und seiner eigenen Großartigkeit. Ich döste vor mich hin und auch der Professor rutschte in seinem Sessel herum. Aber jetzt gab er sich einen sichtbaren Ruck. Eine Leiche ohne Kopf. Das war schließlich viel interessanter als der Handel und Wandel von Singapur. Sagten Sie Kopfjäger, Sir Francis? Jawohl, Professor. Der Kopfjäger von Singapur. Inspektor Boggles, ich bin entsetzt. Na gehen Sie, tun Sie etwas. Und was, Sir Francis? Ihre Pflicht. Inspektor Boggles, Ihre Pflicht. Und zwar, Sir Francis? Überführen Sie den Mörder, Inspektor Boggles. Überführen Sie ihn und sorgen Sie dafür, dass er seine gerechte Strafe erhält. Und wie, Sir Francis? Die Einzelheiten sind nun wirklich Ihre Sache, Inspektor Boggles. Wer ist der Kriminalist, Sie oder ich? Vergehen Sie schon. Bitte noch einen Augenblick. Bitte. In diesem Raum, Sir Francis, befindet sich außer dem verdienstvollen Inspektor Boggles ein weiterer Kriminalist, genauer Kriminologe, noch genauer Amateurkriminologe. Ich nehme an, Sie meinen sich selbst, Professor, hm? Ganz recht, Sir Francis. Ich darf mich in aller Bescheidenheit... Oh, Bescheidenheit. ...einen Amateurkriminologen von gewissem Rang nennen. Das war noch untertrieben. Professor Dr. Dr. Dr. Augustus van Dusen, genannt die Denkmaschine, galt nicht nur in allen Naturwissenschaften als der absolut Größte, sondern auch in der Kriminologie. Und der Fall des Kopfjägers von Singapur, den er in weniger als 24 Stunden aufklärte, nimmt in der langen Liste seiner Erfolge ganz sicher nicht den letzten Platz ein. Deshalb würde ich gern Näheres hören, weil Sie nichts dagegen haben, Sir Francis. Oh, Professor, ich bitte Sie. Wir sind hocherfreut, nicht wahr, Inspektor Boggles? Gewiss. Ja, andererseits... Andererseits, Inspektor Boggles? Andererseits glaube ich, wir können unsere Morde auch ohne die Hilfe eines Amateurs aus Amerika aufklären. Ach, wirklich, Inspektor Boggles? Ich wusste nicht, dass Sie die erste Untat des Kopfjägers schon aufgeklärt hätten. Den Mord an Mr. Tremaine vor einer Woche. Also seien Sie dem Professor dankbar für sein Interesse und berichten Sie. Jawohl, Sir Francis. Herr Professor van Dusen. Mein Name ist übrigens Hatch. Hutchinson Hatch. sofern das jemand interessiert. Am 25. Mai 1905, gegen 1 Uhr mittags. Vor einer halben Stunde also. Erschien vor mir in meinem Anzimmer ein gewisser Garni, seines Zeichens eingeborener Polizist im Dienste seiner Majestät. Besagter Garni erstattete Meldung wie folgt. Er sei am Vormittag befehlsgemäß im Botanischen Garten Streife gegangen und dabei auf die Leiche eines weißen Mannes in mittleren Jahren gestoßen. Besonders aufgefallen sei ihm in diesem Zusammenhang, dass der Kopf der Leiche nicht mehr vorhanden gewesen sei. Aha. Und sonst fehlt nichts, Inspektor Bogles? Nein, Sir Francis. Alles da? Arme, Beine? Jawohl, Sir Francis. Auch der rechte Arm, Inspektor Bogles? Auch der rechte Arm, Sir Francis. Erstaunlich. Fahren Sie fort, Inspektor Bogles. Ich begab mich sogleich zu Ihnen, Sir Francis, und beabsichtige nunmehr, den Fundort aufzusuchen, um demselben eine kriminalistische Untersuchung angedeihen zu lassen. Ausgezeichnet, mein lieber Inspektor. Da ich es stets vorziehe, mir selbst ein Bild zu machen, unbeeinflusst von anderweitigen Meinungsäußerungen, werde ich mich Ihnen anschließen. Sir Francis? Inspektor Bogles, Sie tun, was Professor Van Dusen wünscht. Gut. Ich in eigener Person werde Sie begleiten, Professor, um Ihren Modus operandi, so sagt man ja wohl, aus der Nähe zu studieren. Es ist Ihnen doch recht. Wie Sie meinen, Sir Francis. Sehr schön. Gates? Sie wünschen es, Sir Francis? Meine Karosse möge vorfahren. Kurz darauf waren wir unterwegs zum Botanischen Garten, im feudalen Vierspänner des Gouverneurs. Wie ich Ihren Worten zu entnehmen glaube, Sir Francis, handelt es sich bei vorliegendem Fall nicht um den ersten seiner Art. Brillant beobachtet, Professor. Sie haben recht. Es ist nicht der erste Fall. Es ist bereits der zweite. Ah, dann sollte ich, bevor ich mich des Falles Nummer 2 annehme, mich mit Fall Nummer 1 vertrauen. Sehr richtig, Professor. Eins nach dem anderen. Ordnung muss sein. Inspektor Bogles, erstatten Sie Bericht. Am 18. Mai 1905. Vor genau einer Woche. Wie? Ja. Um 9 Uhr morgens erschien vor mir ein gewisser Suran, Aufseher im Botanischen Garten der Stadt Singapur. Derselbe befand sich in sichtlich aufgeregter Verfassung. Auf Befragen eröffnete er mir, er habe soeben ein ungewöhnliches Erlebnis gehabt. Er sei... Ich bin wie jeden Morgen am Teich mit den großen Wasserhosen vorbeigekommen, Tuan. Da hat es auf einmal laut geraschelt. Direkt neben mir, im Mangrovendickicht. Ich bleibe stehen, Tuan, und plötzlich kommt aus dem Dickicht ein Mann. Ein weißer Mann. Er stöhnt, Tuan, er schwankt und taumelt. Er hat eine Wunde am Kopf. Sein Gesicht ist ganz blutig. Und sein weißer Anzug auch. So. Hat er was zu dir gesagt? Nein, Tuan. Ich glaube, er hat mich gar nicht gesehen. Und dann ist er umgefallen. Er hat mit den Augen gerollt, Tuan, ganz furchtbar. Und mit Armen und Beinen gezappelt. Auf einmal ist er ganz still geworden. Er war tot, Tuan. Und was hast du dann gemacht? Ich, Tuan? Ich bin gelaufen, Tuan. Ganz schnell. Wohin? Zu Ihnen, Tuan, Inspektor. Ja. Hast du den Mann erkannt? Sire, Tuan. Ich kenne ihn. Er war oft im Garten. Es war Tuan Tremaine. Was? Ja, Tuan Besar Tremaine. Tuan Besar ist malaiisch, Professor. Tuan heißt Herr, Besar heißt groß. Tuan Besar heißt also großer Herr. Wer hätte das gedacht? Hedge. Und wer ist dieser große Herr Tremaine? William Tremaine, Professor, war einer unserer bedeutendsten Großhändler. Gewürze, Hölzer, Ananas, Kopra, Opium. Opium? Ja, völlig legal, solange er das Zeug nicht an Weißen verkauft. 30.000 Singapur-Dollar pro Jahr zahlte Tremaine an seiner Majestät-Regierung für die Opiumkonzession. Ja, Geld stinkt nicht. Das wussten schon die alten Römer. Weiter, Inspektor. Selbstverständlich begab ich mich auf der Stelle zu dem von Suran angegebenen Ort. Und wie erwartet, fand ich doch die Leiche von William Tremaine vor. Was ich nicht erwartet hatte, die Leiche war verstümmelt. Ihr fehlten der Kopf und der rechte Arm. Das bedeutet, als Suran auf den Toten bzw. Sterbenden stieß, muss sich der Mörder noch ganz in der Nähe befinden. Großartig kombiniert, Professor. Elementar. Während meine Leute die notwendigen Untersuchungen vornahmen, begab ich mich zum Anwesen der Tremaines. Im Stadtteil Tanglin, gleich neben dem Botanischen Garten. Ich hielt es für meine Pflicht, Mrs. Tremaine vom Ableben ihres Gartens in Kenntnis zu setzen. Also sagen Sie bloß nicht, Sie haben das ungern gemacht, Sie alter Casanova. Francis. Hübsche Frau, die Gwendolyn Tremaine. Mhm. Ausgesprochen hübsche Frau. Viel jünger als ihr Mann. Wie sich von selbst versteht, war Mrs. Tremaine aufs Tiefste erschüttert. Nur ein kleiner Trost blieb ihr in ihrer Trauer. Ihr Mann hatte zum mein Mann Glück hat zum Glück eine hohe Lebensversicherung abgeschlossen und mich dadurch gut versorgt hinterlassen. Die Firma ist nicht mehr, was sie war. Preise sind gefallen, Schiffe sind gesunken. Mein Beileid, Mrs. Tremaine. Ach, Inspektor, Sie sind mir eine so große Hilfe. Gnädige Frau, ich habe ihn gesehen, gnädige Frau. Wen hast du gesehen, Leela? Mein Hausmädchen, Inspektor. Den Herrn, gnädige Frau. Ich habe den Herrn gesehen. Was redest du für dummes Zeug? Der Herr liegt auf einer Marmorplatte. Im Leichenschauhaus. Nein, seinen Kopf habe ich gesehen, gnädige Frau. Es war ja so grässlich. Der lag auf der Erde, ganz blutig. Oh Gott, William. Wo, Leela? Wo hast du den Kopf von Mr. Tremaine gesehen? In Palmenhain. Am Rand vom Botanischen Garten, Tuan. Unter der großen Kokospalme. Ich ließ mich sogleich dorthin führen, doch bei meinem Eintreffen war der Kopf verschwunden. Nur einige Blutstropfen auf der Erde bezeugten, dass Leela die Wahrheit gesagt hatte. Eine hochinteressante Geschichte, Inspektor. Ist der Kopf später noch einmal aufgetaucht? Nein, Professor. Der Kopf ist verschwunden. Genau wie Tremaines rechter Arm. Ach ja, der rechte Arm. Woran ist Tremaine gestorben? Das ließ sich nicht feststellen. Am Rumpf des Toten hat der Gerichtsmediziner jedenfalls nichts entdeckt. Also der Kopf. Und der Kopf ist verschwunden. Merkwürdig. Was haben Sie in der Angelegenheit weiter unternommen, Inspektor? Als erstes habe ich natürlich Suran festnehmen lassen. Suran? Den Aufseher vom Botanischen Garten, der über die Leiche gestolpert ist? Aber, Professor, das liegt doch auf der Hand. Ja, Inspektor Boggles, lassen Sie mich dem Professor die Hintergründe erläutern. Ich bin gespannt, Sir Francis. Sehen Sie, Professor Van Dusen, ein dermaßen abscheuliches Verbrechen kann nur von einem Eingeborenen begangen worden sein. Und Sie kennen diese Malaien nicht. Sie sind anders als wir. Nicht so zivilisiert, so feinfühlig wie ich, wie Sie. Oder, naja, wie Inspektor Boggles. Das wäre ja auch noch schön. Ich rede Inspektor Boggles. Sir Francis. Malaien sind Kopfjäger, Amokläufer, primitiver, unberechenbar. Mit einem Wort, wilde. Und dieser, Suran ist ganz besonders wild. Er ist ein Dayak aus Borneo. Und die Dayaks pflegen noch heute die verwerfliche Sitte, die Köpfe ihrer Feinde zu räuchern und als Wandschmuck in ihren Hütten aufzuhängen. Was Sie nicht sagen. Vor ein paar tausend Jahren haben unsere Urahnen dasselbe gemacht. Mr. Hatch, muss doch sehr bitten. Dieser Suran sitzt also im Gefängnis? Jawohl, Sir Frank. Professor. Dann ist er für den zweiten, den eben entdeckten Mord mit Sicherheit nicht verantwortlich. Jetzt, wo Sie das sagen, Professor, Sie haben ja recht. Das ist sehr scharfsinnig von Ihnen, Professor Van Dusen, und durchaus zutreffend. Inspektor Boggles, begeben Sie sich schnellstens auf die Suche nach dem richtigen Mörder. Jawohl, Sir Francis. Wenn es dieser Suran nicht war, dann eben irgendein anderer Bilder. Was ich noch nicht recht verstehe, Sir Francis, welchen Grund hätte Ihr wilder Tremaine zu töten und zu verstümmeln, ganz abgesehen vom zweiten Mord? Welchen Grund, Professor Van Dusen? Mordgier, Blutdurst, Inspektor. Wenn's ihn überkommt, dann muss er töten. Einen x-beliebigen Menschen, wer gerade das Pech hat, ihm in den Weg zu laufen. Großkaufmann oder Landstreicher, das ist ihm egal. Landstreicher? Hatte ich das noch nicht gesagt. Das zweite Opfer wurde einwandfrei identifiziert als Charles Fleming, genannt Hongkong Charlie, ehemaliger Seemann, Beachcomber, Landstreicher. Einwandfrei identifiziert. Eine Leiche ohne Kopf. Die Identifizierung erfolgte durch eine Tätowierung über dem rechten Ellenbogen. Jedermann in Singapur, Professor Van Dusen, kennt diese Tätowierung. Eine mangelhaft bekleidete Frauensperson in, naja, zweideutiger Position mit einem chinesischen Drachen. Darunter die Worte, Gruß aus Hongkong. Nun ja, sehen wir uns diesen so interessant tätowierten Hongkong Charlie, beziehungsweise das, was von ihm übrig blieb, etwas genauer an. dem Botanischen Garten von Singapur, Kubone Bunga, wie die Malaien sagen, dürfen sie sich nicht nach zivilisierten Maßstäben vorstellen, als kleines Stück Land mit ein paar Pflanzen und vielleicht einem Gewächshaus. Denken Sie sich stattdessen einen riesigen wilden Urwald. Palmen, Mangroven, Lianen, Orchideen, dazu Ameisen und Affen, Vögel, haufenweise Ochsenfrösche, die einen gewaltigen Krach machen. Manchmal sogar ein Tiger. Und mittendrin unter einem hohen Banyanbaum lag ein toter Mann ohne Kopf. Kein schöner Anblick. Aber der Professor ließ sich nicht erschüttern und ging gleich ans Werk. Der Kopf. Nach Eintritt des Todes abgeschnitten mit einem, einem ungewöhnlichen Instrument. Ein Messer mit wellenförmiger Klinge. Ein Kries. Ein Kries, Professor Van Dusen, ist ein malaiisches Messer. Ein neuer Beweis dafür, dass es sich beim Mörder nur um einen Eingeborenen handeln kann. Falls es eines solchen Beweises noch bedürfte. Tod seit etwa 12 Stunden. In der Nacht ermordet. Ganz recht, Inspektor. Wie schon bei William Tremaine, keine Wunde am Körper. Vielleicht vergiftet. Oh, kaum. Keine Symptome. Die berühmte Tätowierung. Das ist ja sehr interessant. Was denn, Professor? Höchst kurios, mein lieber Hedge. Sehr, sehr aufschlussreich. Fällt Ihnen an der Tätowierung nichts auf, Inspektor? Wüsste nicht was, Professor. Na, auch ich, Professor Van Dusen, bin außerstande, etwas Ungewöhnliches wahrzunehmen. So. Und die Hände des Toten sagen Ihnen auch nichts. Die Hände? Nein. Meine Herren, ich habe vor, mich intensiver mit dem Fall zu beschäftigen. Ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass beide von Ihnen sogenannten Kopfjägermorde zusammenhängen. Na, dazu braucht man kein Kriminologe zu sein. Wenn auch auf andere Art, als Sie anzunehmen belieben. Daher habe ich beschlossen, zunächst den ersten Mord wieder aufzurollen. Ordnung muss sein, nicht wahr, Sir Francis? Ein wahres Wort, Professor Van Dusen. Was soll das? Die Untersuchung ist abgeschlossen. Inspektor Boggles, schweigen Sie! Professor Van Dusen hat freie Hand. Ich danke Ihnen, Sir Francis. Als erstes würde ich gern mit Mrs. Tremaine sprechen. Gesagt, getan. Der Bungalow der Tremaines lag in der Nähe, mitten in einem großen Garten, der fast schon ein Park war. Die Witwe empfing uns im Salon. Sie trauerte gedämpft, zeigte sich gebührend erschrocken über den zweiten Mord im Botanischen Garten und wusste ansonsten recht wenig. Van Dusen hörte kaum zu. Er spazierte an den Wänden entlang und sah sich an, was daran herumhing. Jagdgewehre, Messer, Speere, Tigerfelle, Büffelhörner und ein paar Fotografien. Natürlich hatte man mal Gegner, Konkurrenten, wie jeder Geschäftsmann. Aber deshalb bringt man sich doch nicht um. Glauben Sie mir, Professor, wie war doch Ihr Name? Van Dusen, verehrte gnädige Frau. Professor Dr. Dr. Dr. Augustus Van Dusen. Hedge. Glauben Sie mir, Professor Van Dusen, der Mörder meines Mannes ist ein Wilder, ein blutdürstiges Untier. Diese Ansicht, gnädige Frau, höre ich nicht zum ersten Mal. Der Herr hier in Jagdkleidung auf der Fotografie, ist das Ihr Gatte? Ja, das ist William. Er ist, war ein großer Shikari. Shikari, Professor Van Dusen, ist ein indisches Wort und bedeutet Großwildjäger. Ich mache mir Sorgen um Sie, Gwendolyn. Der wahnsinnige Mörder läuft immer noch frei herum, ganz in der Nähe und sucht wahrscheinlich schon sein drittes Opfer. Oh. Wenn ich Ihnen raten darf, verlassen Sie diesen einsamen Bungalow-Wohnsee in der Stadt, bis die Sache ausgestanden ist. Eine ausgezeichnete Idee, Inspektor. Ziehen Sie heute noch aus, gnädige Frau, auf der Stelle. Ja, wenn Sie meinen. Meine Schwester wird Sie gern bei sich aufnehmen. Danke, Inspektor. Sie sind so fürsorglich. Gnädige Frau. Wir gehen für ein paar Tage nach Singapur. Pack alles Notwendige ein. Jawohl, gnädige Frau. Und beeil dich, Lela. Lela, einen Augenblick bitte. Sie sind das Hausmädchen, das auf Mr. Tremaines Kopf gestoßen ist. Ja, Tuan. Es war schrecklich. Ja, ja. Wenn Sie die Koffer Ihrer Herrin gepackt haben, führen Sie mich doch bitte an die Stelle. Ja, Tuan. Es war nicht sehr weit. Durch das Anwesen, vorbei an 2-3 Teichen, bevölkert mit laut quakenden Fröschen, zu einem kleinen Palmenwäldchen. Der Professor sah sich dabei sorgfältig um, als wollte er sich die Szenerie ganz genau einprägen. Vor einer großen Kokospalme blieb Lela stehen und zeigte mit zitternden Fingern auf einen Fleck am Boden. Hier, Tuan, hier war's. Hier stand er, der Kopf von Tuan Tremaine. Oh, ich hatte das Gefühl, der sieht mich an. Aber die Augen, die waren zu. Die Augen waren also geschlossen. Und der Kopf stand, wo genau? Hier? Ja, Tuan, an dieser Stelle. Ich werde es nie vergessen. Durchaus begreiflich. Aha. Sehen Sie, meine Herren, die Erde ist nicht sehr fest hier. Und das Gas ist abgestorben. In einem größeren Umkreis. Durchmesser etwa 1,5 Meter. Ja, und? Raffiniert ausgedacht. Es ist eine wahre Freude, mit einem derart geschickten Mörder die Klinge zu kreuzen. Danke, Lila. Ich bin hier fertig. Der nächste Gesprächspartner auf meiner Liste ist der... Hedge. Ja? Die Liste. Ach, Suran. Ja, der nächste Gesprächspartner ist Suran. Und weil der, bekanntlich als mordverdächtiger Wilder, im Kerker saß, mussten wir zurück in die Stadt. Der Gouverneur entschuldigte sich mit dringenden Amtsgeschäften. Wahrscheinlich wollte er bloß in Ruhe zu Abend essen. Bockels blieb bei uns und in seinem Büro erzählte uns Suran, wie William Tremaine vor seinen Augen gestorben war. Es war dramatisch, Tuan Professor. Dramatisch? Was versteht so ein Buschnäger von Drama? Oh, Tuan Inspektor, ich bin einmal im Theater der Weißen gewesen. Da wurde ein Mann auf der Bühne getötet mit einem langen Messer. Und er fiel um und warf sich hin und her und zuckte. Und dann starb er. Und ganz genau so hat es Tuan Tremaine gemacht. Interessant, sehr interessant. Ich habe keine weiteren Fragen. Führen Sie ihn ab, Jones. Befehl, Inspektor. Kommen Sie. Sie müssen den Mann freilassen, Inspektor. Sie wissen doch, dass er unschuldig ist. Das hat keine Eile, Mr. Hedge. Ein Eingeborener, mehr oder weniger im Gefängnis, was spielt das für eine Rolle? Sie sind ein reizender Mensch, Inspektor Bockels. In einer Hafenstadt wie Singapur gibt es ohne Zweifel einen professionellen Tätowierer, oder, Inspektor? 2 oder 3, würde ich sagen. Aber wenn Sie einen Experten suchen, der auch noch schnell arbeitet, kann ich Ihnen eigentlich nur einen empfehlen. Und der wäre? Zaccarelli heißt er, Italiener, hat seinen Laden unten am Pier, an der Lampumera. Wollen Sie ihn sprechen, Professor? Soll ich ihn holen lassen? Sie können es versuchen, mein lieber Inspektor, aber Sie werden kein Glück haben. Was meinen Sie? Ich wette mit Ihnen um jeden beliebigen Betrag, dass Signor Zaccarelli nicht mehr unter uns weilt. Die Leiche vom Botanischen Garten befindet sich wo? Hongkong, Charlie. Im Leichenschauhaus natürlich. Ja, ja, natürlich, natürlich. Und die vor einer Woche entdeckte Leiche? Tremaine? Der ist längst unter der Erde, die Hitze. Ich verstehe, Inspektor. Führen Sie mich ins Leichenschauhaus. Bockels und ich warteten im Vorraum, während sich der Professor drinnen auf geheimnisvolle Weise betätigte mit seinem Miniaturlabor, der kleinen schwarzen Tasche, die er nie aus den Händen lässt. Danach hieß es dann endlich Parole Heimat, Raffles Hotel, das Beste der Stadt, wo das billigste Zimmer $12 kostet und die Dusche aus einem durchlöcherten Wassereimer besteht. Wir hatten es etwas besser, weil wir, wie immer, gleich eine ganze Suite genommen hatten. Aber wenn ich gehofft hatte, ins Bett zu kommen, es war schon immerhin Mitternacht, dann hatte ich mich geirrt. Ausgerechnet jetzt musste Van Dusen einen seiner sattsam bekannten Vorträge halten. Der vorliegende Fall, mein lieber Hedge, zeigt gewisse spezifische, fast möchte ich behaupten, einmalige Charakteristika, welche ihn zum besonders lohnenden Objekt für den logisch-analytischen Verstand des Kriminologen machen. Weiß ich, Herr Professor. Ich darf Ihre Aufmerksamkeit vor allem auf die folgenden markanten Details lenken. Bitte, bitte. Erstens. Die kuriose Tätowierung an Leiche Nummer 2. Kurios? Na, also ich würde eher sagen unanständig. Das, mein lieber Hedge, ist vom kriminologischen Standpunkt völlig irrelevant. Ich meine, die auffällig großen Einstichlöcher in der Haut, die sich nicht, wie zu erwarten, geschlossen haben. Wenn Sie das relevant finden, Professor... Höchst relevant, mein lieber Hedge. Zweitens, der ungewöhnliche Zustand der Hände von Leiche 2. Wieso ungewöhnlich? Das waren doch ganz normale Hände, wie Ihre oder meine. Das ist ja gerade das Ungewöhnliche. Drittens, bei Leiche Nummer 2 fehlte der Kopf. Bei Leiche 1 der Kopf und der rechte Arm. Der rechte, wohlgemerkt. Ja, von mir aus. Viertens, die hohe Lebensversicherung des William Tremaine. Ah, Sie denken... Ein Versicherungsbetrug. Ganz recht. Und daran, dass die Identität einer kopflosen Leiche stets eine zweifelhafte Angelegenheit darstellt. Allerdings scheint die Tatsache, dass Leila vor einer Woche Tremaines Kopf gesehen hat, gegen derartige Zweifel zu sprechen. Halten Sie das Mädchen für vertrauenswürdig, Professor? Unbedingt, mein lieber Hedge. Sie hat ohne Frage die Wahrheit gesagt. Ziehen wir aber nun andererseits den Zustand des Bodens in Erwägung. Ja? Vermittlung? Ich habe ein Gespräch für Professor Van Dusen, Inspektor Boggles von der Kriminalpolizei. Ja, stellen Sie durch. Hallo? Hallo, Professor Van Dusen? Ja, ja, Inspektor. Sie hatten recht, Professor. Mein lieber Inspektor, ich habe immer recht. Zaccarelli ist verschwunden. Sie wissen, der Tätowierer. Seit wann? Seit vorgestern Abend, Professor. Na, das dachte ich mir. Apropos, wann ist Charles Fleming, alias Hongkong Charlie, zum letzten Mal lebend gesehen worden? Wann? Ja, das ist schon ein paar Tage her. Eine gute Woche, würde ich meinen. Eine letzte Frage, Inspektor. Mrs. Tremaine ist Ihrem Rat gefolgt und nach Singapur gezogen. Jawohl, Professor. Am späten Abend. Ausgezeichnet. Ihr Bungalow steht also leer. So ist es, Professor. Aber warum... Danke, Inspektor, danke. Mein lieber Hedge, wenn der ungewöhnliche Fall des Kopfjägers von Singapur auch im Wesentlichen aufgeklärt ist, so bleibt uns doch noch die Aufgabe, den letzten, den endgültigen Beweis beizubringen, um die Affäre auch im juristischen Sinn ein für allemal abzuschließen. Zu diesem Zwecke werden wir nunmehr eine kleine Expedition unternehmen. Was denn jetzt? Ja. Ja, wissen Sie denn, wie spät es ist? 1 Uhr, Professor, 1 Uhr nachts? Umso besser, mein lieber Hedge. Oder um welche Zeit pflegen Sie für gewöhnlich einzubrechen? Sie wollen einbrechen, Professor? Wir wollen einbrechen. Im Bungalow der Tremaines. Aber wozu denn, um Gottes Willen? Das habe ich doch bereits gesagt, Hedge. Weil ich noch eine kleine Spur, noch einen letzten Beweis benötigen. Was heißt das? Können Sie sich nicht ein bisschen konkreter ausdrücken? Warum nicht, mein lieber Hedge? Aber das wird Ihnen, fürchte ich, nicht viel nützen. Ich glaube kaum, dass Ihnen der Name William Herschel etwas sagt. Herschel? Nee. Sir Francis Galton. Edward Henry. Also tut mir leid, Professor, nie gehört. Das dachte ich mir. In diesem Falle, mein lieber Hedge, werden Sie noch für einige Zeit im Zustand der Unwissenheit verharren müssen. Reichen Sie mir mein Miniaturlabor und kommen Sie. Nun vergessen Sie nicht, Ihre elektrische Handlampe einzustecken. So kam es, dass wir eine halbe Stunde später vor dem verlassenen Bungalow standen, ganz allein in der toten Nacht. Unsere Rikscha hatte der Professor weggeschickt, weil er unbeobachtet bleiben wollte. Versuchen Sie die Tür, Hedge. Abgeschlossen, Professor, was jetzt? Ja, wir suchen einen anderen Anlass. Kommen Sie. Bleiben Sie still, Hedge. Sehen Sie das Fenster dort? Ja, Professor. Der Flügel ist nur angelehnt. Stoßen Sie ihn auf. Psst, nicht so laut. Sehr gut. Nun steigen Sie ein. Was denn nicht? Und Sie, Professor? Ich, mein lieber Hedge, werde Ihnen folgen. Na, machen Sie schon. Gib Sie mir Ihre Hand, ja. Ja, ja. Frau Taschenlampe. Taschenlampe. Leuchten Sie nach unten. Ja. Den Strahl der Laterne nach unten. Ja, so ist es gut. Wie es aussieht, sind wir im Schlafzimmer gelandet. Ausgezeichnet. Auf Anhieb ins Schwarze getroffen. Bevor Sie sich bewegen, mein lieber Hedge, oder gar etwas berühren. Moment, hier. Ziehen Sie das hier an. Was denn? Randschuhe bei 30 Grad. Ich muss darauf bestehen. Und nun stellen Sie sich am besten still an die Wand und stören mich nicht. Damit begann der Professor eine Serie mysteriöser Aktivitäten. Seiner schwarzen Tasche entnahm er eine Dose mit einem grauen Pulver, das er im ganzen Raum verstreute. Vor allem auf den Oberflächen von Kleiderschrank und Nachttischen. Dann zog er ein Stück Karton heraus, bedeckt mit einer Art Tintenklecksen, soweit ich sehen konnte. Er starrte abwechselnd den Karton an, die Stellen, die er mit Pulver bestreut hatte, und war darin so vertieft, dass er nicht hörte, wie sich ein Schlüssel im Haustürschloss drehte. Sehr schön. Die Papillarlinien sind identisch. Ohne jeden Zweifel. Psst, Professor. Ja? Da ist jemand. Oh, das Licht aus. Er kommt hierher. Und das Bett. Schnell. Die Stiefel kenne ich doch. Was ist denn das? Inspektor Boggles. Boggles? Was wird denn hier? Der Inspektor kannte sich offenbar aus. Er marschierte zielstrebig zum Kleiderschrank, machte ihn auf, kramte ein bisschen darin herum, nahm schließlich einen Mantel heraus, einen langen, dunklen Damenregenmantel. Und damit verschwand er, nachdem er die Haustür sorgfältig hinter sich abgeschlossen hatte. Ah, hier. Meine Aufgabe hier ist beendet. Helfen Sie mir doch. Ja, doch. Sehr schön. Erfolgreich beendet, wie ich betonen möchte. Begeben wir uns also zurück nach Singapur. Was denn zu Fuß? Na, wie denn sonst? Nachts? Durch Urwald und Wüstensand? Oh, stellen Sie sich nicht an, Hedge. Ein kleiner Spaziergang in gesunder, tropischer Nachtluft wird Ihnen gut tun. Auch das noch. Also stiefelten wir zurück in die Stadt. Rechts Dschungel, links Dschungel. Überall verdächtige Geräusche. Irgendwo brüllte ein Untier auf sehr unangenehme Weise. Und das Gebrüll kam immer näher. Ich fühlte mich gar nicht gut. Ein voll ausgewachsenes Exemplar. Und hungrig, wie es den Anschein hat. Hat es auch einen Namen, das Exemplar? Oh ja, gewiss, Herr Jim. Panthera tigris sumatrae, Sumatra-Tiger. Ach du dicker Vater, ein Tiger ist hinter uns her. Tja, an dieser Tatsache, mein lieber Hedge, ist weiter nichts Erstaunliches. Es kommt immer wieder vor, dass Tiger vom Festland herüber schwimmen. Sehr interessant, Professor. Vielleicht es wäre wahrhaft ein Jammer, wenn ich gerade jetzt, wo ich das Rätsel des Kopfjägers von Singapur gelöst habe, von einem Tiger verspeist würde, ganz zu schweigen vom nicht wieder gut zu machen Verlust für die Wissenschaft und für die Menschheit. Professor, vielleicht sollten wir doch ein bisschen schneller. Ja, ja, ich stimme Ihnen zu, mein lieber Hedge. Ausnahmsweise. Wir rannten, als ob wir den Weltrekord im Marathonlauf brechen wollten. Der Tiger gab auf. Jedenfalls war nach einiger Zeit nicht mehr zu hören. Wir wurden langsamer und kamen allmählich wieder zu Atem. Das zoologische Intermezzo scheint glücklich beendet. Ja, Gott sei Dank. Wo sind wir eigentlich, Professor? Tja, das Kreuz des Südens ist der... Moment, dort. Ja, ja. Mein lieber Hedge, wir befinden uns im Botanischen Garten. Ja, das hat mir gerade noch gefehlt. Erst ein hungriger Tiger und jetzt der Kopfjäger von Singapur. Der streicht doch bestimmt hier irgendwo durch die Büsche. Nein, mein lieber Hedge, das tut er nicht. Glauben Sie mir. Was den sogenannten Kopfjäger betrifft, besteht nicht der mindeste Grund zur Beunruhigung. Wirklich nicht? Wirklich nicht, Herr Chill. Wir müssen in, lassen Sie sehen, Moment, in diese Richtung. Gehen Sie voraus, ja? Immer ich. Hey, hier. Was ist denn? Moment mal, Professor. Was ist? Ich bin da gerade auf was getreten, was Weiches, Ekliges. Die Lampe ist so... Eine Leiche. Hedge, ich bitte Sie. Was sind da? Kopflose Leiche. Nummer 3. Und Sie sagen, ich soll mir wegen dem Kopfjäger keine Sorgen machen. Reden Sie kein dummes Zeug, Hedge. Leuchten Sie mir lieber. Ein Mann. Ein Weißer. Schon circa 24 Stunden tot. Die Hände? Aha. Mein lieber Hedge, ich darf Ihnen Signor Zaccarelli vorstellen. Tätowierenden Tätowierer. Angenehm. Ach, Unsinn. Wie kommen Sie denn darauf? Sehen Sie sich die Finger an. Nadelstich und tief eingefressene Tintenspuren. Dieser Fund, mein lieber Hedge, bestätigt voll und ganz meine Analyse des Falles. Ja, ich bin sehr zufrieden. Ja, das ist ja die Hauptsache. Und was machen wir jetzt? Wir gehen weiter. Am Morgen werde ich Inspektor Buckles in Kenntnis setzen. Und ich werde vor interessiertem Publikum die Identität des Kopfjägers enthüllen. So. Der Fall ist klar, mein lieber Hedge. Aha. Ich weiß alles. Natürlich, Professor. Würde es Sie sehr überraschen, wenn ich Ihnen sage, ich weiß gar nichts? Nicht im Mindesten, mein lieber Hedge. Nicht im Mindesten. Kurz vor 5 Uhr früh waren wir im Hotel. Ich fiel ins Bett wie ein Stein. Nach 4 glücklichen, traumlosen Stunden wurde ich vom Professor geweckt, der so frisch und munter war, als habe er die ganze Nacht durchgeschlafen. Erheben Sie sich, mein lieber Hedge. Sie werden gebraucht. Wie spät? 5 Minuten vor 9 Uhr, helllichter Tag. Lassen Sie mich schlafen. Nicht doch, mein lieber Hedge. Raffen Sie sich auf. In einer halben Stunde beginnt meine große Szene beim Gouverneur. Na und? Aber doch nicht ohne Sie, ohne meinen treuen Assistenten und Chronisten. Na, stehen Sie schon auf. Sie sind es der Nachwelt schuldig. Ja, dann darf ich wenigstens vorher frühstücken? Ja, wenn es unbedingt sein muss, aber beeilen Sie sich bitte, ja? Alle Beteiligten hatten sich im Salon des Gouverneurs eingefunden. Sir Francis Bannister, Inspektor Boggles, Mrs. Tremaine, Leela und Suran. Sie hörten zu, ich machte mir wie üblich Notizen und der Professor redete. Beginnen wir die Darlegung des Falles mit der einen, der einzigen Tatsache, die von vornherein feststeht und von niemandem angezweifelt werden kann. 3 Männer sind binnen einer Woche getötet und ihrer Köpfe beraubt worden. Ihre Namen Zaccarelli, Tremaine, Fleming? Wer ist Fleming, Professor Van Dusen? Er meint Hongkong Charlie, Sir Francis. Hongkong Charlie? Ja. Warum sagt er dann Fleming? Darf ich fortfahren, Sir Francis? Professor Van Dusen, Sie dürfen. Sehr freundlich, Sir Francis. Alle übrigen Bestandteile des Falles sind bewusst verdreht, verfälscht. Ja, teilweise erfunden, beziehungsweise wegeskamotiert worden. Nehmen wir Leiche Nummer 1. William Tremaine. Ich habe in voller Absicht keinen Namen genannt, Sir Francis. Lassen Sie mich bei Leiche Nummer 1 bleiben. Bleiben Sie, Professor, bleiben Sie. Große Männer haben ihre kleinen Eigenheiten. Inspektor Boggles, ich weiß es von mir selbst. Das Wichtigste zuerst, Leiche Nummer 1. Ist nicht William Tremaine. Also das verstehe ich nicht, Professor Van Dusen. Der Mann hier hat mit Tremaine Augen Tremaine sterben sehen. Ich habe die Wahrheit gesagt, Juan. Glauben Sie mir. Was, meine Herrschaften, hat Suran wirklich gesehen? Eine Szene. Eine dramatische, eine theatralische Szene, mit anderen Worten. William Tremaine, hübsch mit roter Farbe angestrichen, spielte ihm seinen Tod vor. Aber Tremaines Kopf unter der Kokospalme. Ein sehr geschicktes Täuschungsmanöver. Erinnern Sie sich, der Kopf stand auf der Erde und die Erde war auffallend locker. Tremaines Körper befand sich unter dem Kopf, eingegraben in die Erde und, wie ich wohl kaum noch hinzufügen muss, nicht im mindesten Punkt, vielmehr ausgesprochen lebendig. Und wozu das ganze Theater? Das ganze Theater, wie Sie so richtig sagen, Inspektor, hatte nur einen einzigen Zweck. Sie sollten von Tremaines gewaltsamem Tod überzeugt werden und ohne Bedenken die von Ihnen gefundene kopflose Leiche als die seine identifizieren. Sehr verwirrend, Professor Van Dusen. Das finde ich auch. Wenn ich Sie richtig verstehe, war der erste Tote also nicht Tremaine. Richtig, Sir Francis. Ja, das hat ja irgendjemand, muss es doch gewesen sein. Ganz recht, Sir Francis. Leiche Nummer 1 war Charles Fleming, alias Hong Kong Charlie. Kein Zweifel, es besteht kein Zweifel. Ihr fehlte außer dem Kopf auch der rechte Arm mit der verräterischen Tätowierung. Außerdem waren Fleming und Tremaine etwa gleich alt und von ähnlicher Statur. Und wer hat ihn ermordet? Charlie, mein Kong Charlie, meine ich. Aber Sir Francis, das versteht sich doch von selbst. William Tremaine. Sie behaupten also, Tremaine ist der Kopfjäger von Singapur? Nein, Inspektor. Der Kopfjäger von Singapur, Ihr mordflüsternder Malaie, ist ein Phantom. Ja, es hat ihn nie gegeben. Ach was? Und die anderen Leichen? Ich fahre fort. Leiche Nummer 2. Hong Kong Charlie. Ach nein, den hatten wir ja schon. Ja, wer ist denn nun Leiche Nummer 2, Professor Van Dusen? Bitte noch einen Augenblick Geduld, Sir Francis, ja? Als ich gestern Gelegenheit hatte, den zweiten Toten zu untersuchen, fielen mir zunächst seine Hände auf. Gepflegt, fast ohne Schwielen, mit Sicherheit nicht die Hände eines Landstreichers. Und als ich dann noch feststellte, dass die Tätowierung erst nach dem Tode des Opfers appliziert worden war... Nach dem Tod? Woher wollen Sie denn das wissen? Wie Sie in Dr. Thorndykes Kompendium der forensischen Medizin... Thorndykes Kompendium... ...nachlesen können, verehrter Inspektor, heilen die Einstichlöcher der Tätowiernadel in toter Haut nicht zu, sondern bleiben offen und deutlich sichtbar. Wie gesagt, als ich dies alles feststellte, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich durchschaute die ganze makabre Intrige in allen ihren Verästelungen. Da sind Sie aber der einzige Professor. Oh nein, mein lieber Hedge. In diesem Raum befindet sich eine weitere Person, die sehr genau weiß, worum es geht. Für alle übrigen fasse ich die relevanten Punkte des Falles in gebotener Kürze zusammen. Hört. William Tremaines Geschäfte gingen schlecht. Damit fing es an. Er machte hohe Verluste und fasste den Plan, sich auf raffinierte, wenn auch illegale Weise zu sanieren. Er schloss eine hohe Lebensversicherung ab und inszenierte, unterstützt von einem Komplizen, seine eigene Ermordung. Der Plan hatte Erfolg. Hongkong Charlies Leiche wurde als die Tremaines identifiziert. Der Mörder blieb vorerst in der Nähe seines Bungalows. Vermutlich hatte er vor, später mit der Versicherungssumme und dem Komplizen natürlich in einem anderen Land unterzutauchen. Doch dazu kam es nicht. Der Komplize zog es vor, in Singapur zu bleiben und die gesamte Versicherungssumme für sich zu behalten. Und so musste denn auch William Tremaine ins Gras beißen. Er wurde ermordet. Wie? Wahrscheinlich durch einen Kopfschuss, wie Hongkong Charlie und Zaccarelli. Dann wurde ihm der Kopf abgetrennt. Warum? Aus 2 Gründen. Der Mord sollte dem fiktiven Kopfjäger in die Schuhe geschoben werden. Und vor allem, die zweite Leiche sollte als Hongkong Charlie identifiziert werden. Denn Tremaine war ja bereits offiziell tot und begraben. Aus eben diesem Grunde... Moment, Professor Van Dusen, bitte einen Moment. Der tote Tremaine war in Wirklichkeit Hongkong Charlie. Und der tote Hongkong Charlie war William Tremaine. Habe ich das richtig verstanden? Brillant, Sir Francis. Ich gratuliere Ihnen. Nach dem Mord ließ der Komplize den Tätowierer Zaccarelli kommen und nachdem er ihn gezwungen hatte, dem toten Tremaine Hongkong Charlies bekannte Tätowierung auf den rechten Oberarm zu ätzen, brachte er ihn um, als gefährlichen Zeugen. Um das Märchen vom Kopfjäger am Leben zu halten, schnitt er so dann auch ihm den Kopf ab. Und wo sind die 3 Köpfe abgeblieben? In einem der zahlreichen Teiche Ihres botanischen Gartens, nehme ich an, Inspektor. Herr Professor Van Dusen, nun sagen Sie doch endlich, wer dieser Komplize ist, dem Sie alle diese Scheußlichkeiten zur Last legen. Ja, der Komplize. Da muss ich vorausschicken, Sir Francis, dass ich mich nicht ganz korrekt ausgedrückt habe. Ich hätte präzise von einer Komplizin sprechen soll. Was? Ja, besagte Komplizin, Nutznießerin der Lebensversicherung und Doppelmörder sitzt rechts neben Ihnen, Sir Francis. Was? Mrs. Gwendoline Tremaine. Ach, das ist ja auch nicht. Na, Professor Van Dusen, also, die gehen zu weit. Mrs. Tremaine ist eine Lady. Gwendoline, wollen Sie sich nicht verteidigen? Sagen Sie doch was. Ich habe Ihnen zugehört, Professor Van Dusen. Sie haben diverse Behauptungen aufgestellt. Beleidigende, abstruse, lächerliche Behauptungen. Die Beweise sind Sie schuldig geblieben. Ich werde Sie mit der Verachtung strafen, die einem Schwindler und Schwätzer gebührt, und mich nunmehr zurückziehen. Sie gestatten? Bleiben Sie sitzen, Mrs. Tremaine. Ich weiß, dass ich recht habe, und Sie wissen es auch. Aber wenn Sie Beweise wünschen, stehe ich Ihnen gern zu Diensten. Ich bediene mich zu diesem Zwecke einer neuen kriminologischen Hilfswissenschaft, der Daktyloskopie. Wie war das, Professor von Dusen? Daktyloskopie, Sir Francis, die Lehre von den Fingerabdrücken. Es sollte sich bis nach Singapur herumgesprochen haben, was Forscher wie William Herschel, Sir Francis Galton und Edward Henry in den letzten Jahren experimentell nachweisen konnten, dass nämlich die Abdrücke der Linien auf den Fingerkuppen bei allen Menschen verschieden sind und sich systematisch unterscheiden lassen. Warten Sie, war da nicht gerade ein Prozess in London im Urbain? Sehr richtig, Inspektor, der Prozess gegen den Doppelmörder von Deptford, der durch einen hinterlassenen Fingerabdruck seiner Untat überführt werden konnte. Doch zurück zu unserem Fall. Gestern im Leichenschauhaus habe ich dem zweiten Toten die Fingerabdrücke abgenommen und eben dieselben Abdrücke fand ich in Hölle und Fülle an anderer Stelle wieder. Und wo, Mrs. Tremaine? Wo? In Ihrem Schlafzimmer. Ach, deshalb. Da ich nun nicht annehmen kann, Sie hätten dem Landstreicher Hongkong Charlie seit Jahren Obdach in Ihrem Ehebett gewährt, bleibt als einzig möglicher Schluss: Die Fingerabdrücke stammen von Ihrem Mann. Der zweite Tote ist William Tremaine. Also ganz klar ist mir das alles noch nicht, Professor Van Dusen. Aber Sie werden schon recht haben, Inspektor. Sir Francis. Und falls das nicht ausreichen sollte, Mrs. Tremaine, Ihr Regenmantel, den Inspektor Boggles heute Nacht aus Ihrem Kleiderschrank holte... Inspektor Boggles, was muss ich da hören? Reine Höflichkeit, Sir Francis. Gwendoline, Mrs. Tremaine hat mich darum gebeten. Lassen Sie den Mantel im Labor untersuchen, Inspektor. Und Sie werden an ihm, wie auch an dem Kries über dem Kamin im Bungalow, eindeutig Spuren der von Mrs. Tremaine geleisteten blutigen Arbeit finden. Die Mörderin wurde vor Gericht gestellt, aufgrund der überwältigenden Indizien verurteilt und am Halse aufgehängt, bis der Tod eintrat. So heißt es im britischen Strafrecht. Aber wieder zurück zum Vormittag des 26. Mai 1905. Sir Francis Bannister hatte so heftig über die komplizierte Geschichte nachgedacht, dass er sich mit Kopfschmerzen ins Bett legen musste. Leela und Suran verabschiedeten sich höflich und gingen ihrer Wege. Auch wir, der Professor und ich, verließen die Residenz. Auf dem Vorplatz trafen wir Inspektor Dickles, der Mrs. Tremaine ins Gefängnis abgeführt hatte. Er sah finster in die Gegend. Offenbar hatte er sich gewisse Hoffnungen auf die reiche Witwe gemacht. Naja, auch der Himmel war finster geworden. Nicht so eilig, Professor. Wie sind Sie eigentlich an die Fingerabdrücke im Schlafzimmer der Tremaines gekommen? Oh, weia. Hitch. Und woher wissen Sie, dass ich heute Nacht im Bungalow war? Das Inspektor Boggles möchte ich für mich behalten. Auch wir Amateurkriminologen haben unsere kleinen Geheimnisse. Im dramaturgisch genau richtigen Moment begann die Regenzeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir brachten aus unserer Sendereihe Achtung Hochspannung das Kriminalhörspiel Der Kopfsinger von Singapur von Michael Koser. Die Sprecher waren Professor van Dusen, Friedrich W. Bauschulte, Hutchinson Hedge, Klaus Herm, Sir Francis Bannister, Horst Niendorf, Inspektor Boggles, Rainer Pigula, Mrs. Gwendoline Tremaine, Maren Keumann, Lila, Christa Lorenz, Suran, Ortwin Speer, Butler, Will Hollers, Telefonvermittler, Harald Werner, Ton, Sören Peers, Schnitt, Manfred Rappel, Aufnahmeleitung, Vera Hinz, Regie, Rainer Klute.